Marie, weine nicht. Wir sind vor dem Busenkrieg wieder. Sie sprechen wieder von großen Zeiten. Marie, weine nicht. Der Krämer wird uns schon ankreiden. Sie sprechen wieder von Ehre. Marie, weine nicht, da ist nichts mehr im Schrank, was zu holen wäre. Sie sprechen wieder von Siegen. Marie, weine nicht, sie werden mich schon nicht kriegen. Es ziehen die Heere, es ziehen die Heere. Marie, weine nicht, wenn ich wiederkehre, kehr ich unter anderen Fahnen. Wieder, also weine nicht. Ja, so lange.